andere hyperboreische Archetypen. Der Berg. Gut, wie soll man nun von hier aus fortfahren? Wohin? Genau wie in alten Zeiten, nach der Zerstörung der Templer, haben die überlebenden Hitleristen, die Kameraden, auf der Oberfläche des Planeten begonnen, nach allen Richtungen in der Welt zu pilgern, verfolgt wie Kriminelle, gefangen genommen wie wilde Tiere, eingesperrt in finstere Kerker, gefoltert und ermordet. In Frankreich wurde Robert Brassilach zum Tode verurteilt, Knut Hamsun in Norwegen zwangseingewiesen in ein Heim für geistig Kranke, beraubt allen Eigentums und aller Rechte. Ezra Pond für 13 Jahre in eine Irrenanstalt eingesperrt in den Vereinigten Staaten. Heute wird Protest erhoben, weil die Russen dasselbe mit ihren Aufrührern machen. Jüdische Methoden, die auf beiden Seiten angewandt werden. Wir sahen, wie bereits 1939 dieselbe in Chile bei González von Marís angewandt wurde. Nicht umsonst befinden sich die Psychiatrie, die Psychoanalyse und die betreffenden Kliniken in jüdischen Händen in allen Teilen der Welt. Niemand hat aber seine Stimme erhoben, um gegen die Folterungen an jenen Großen des Westens zu protestieren. Wir waren die Heimwehkranken, die Nostalgiker, um den Titel des Buches von Saint-Loup zu gebrauchen, die nicht vergessen konnten. Never forget, never forgive. Niemals vergessen, niemals vergeben, sagte uns diese außergewöhnliche Frau Savitri Devi. Wohin gehen wir von hier aus? Nun, auf den Grund, zu dem Mittelpunkt eines Berges, wo man den Führer finden kann, wo Barbarossa schläft. Ich stand 4 Jahre lang auf der schwarzen Liste der Amerikaner und Engländer. Es war mir unmöglich, Arbeit zu bekommen und musste meine Bibliothek verkaufen sowie meine Familienandenken, um leben und die meinen ernähren zu können. Meine Frau erkrankte an der Lunge und musste in ein Sanatorium in den Bergen. Meine beiden kleinen Kinder lebten bei Verwandten und ich dort, wo es möglich war, bei Freunden. Aber damals waren die Menschen in Chile tapferer, redlicher. Sogar meine Freunde halfen mir. Damals achtete man noch den ehrlichen Gegner. Heute sind wir umgeben von verachtungsvollen Judendienern. Nur sehr wenige der neuen Generation taugen etwas, von den Intellektuellen ganz zu schweigen. Als Chile die Beziehungen zur Achse abbrach, tat es dies mit der angemessenen Würde. Präsident der Republik war ein unbescholtener Mann, Juan Antonio Ríos, der mit einer Frau deutscher Abstammung verheiratet war. Außenminister war ein Onkel von mir, Bruder meiner Mutter, Joaquín Fernández y Fernández. Er brach die Beziehungen zu Deutschland und ich brach die Beziehungen zu ihm ab. Es war ihm nicht möglich, sich dem Druck der Vereinigten Staaten zu widersetzen, noch zurückzutreten, bevor er seine Unterschrift unter dieses schändliche Dokument setzte. Auch Argentinien hatte die Beziehungen abgebrochen. Länder wie unsere konnten nicht anders handeln. Aber der Botschafter von Chile in Deutschland, Tobias Barros Ortiz, widerstand dem Druck bis zuletzt. Er war ein großartiger Botschafter. Ich bin in einem Land hoher Berge geboren und am Fuße der göttlichen Kordilleren aufgewachsen. Deswegen ist es mir unmöglich, in den Ebenen zu leben, in Tälern, von denen aus die verschneiten Gipfel nicht zu sehen sind. Kurz nach meiner Einweihung, in der Morgendämmerung, während eines jener wachen Schlafzustände, erschien mir der dunkle Gipfel des Berges, der unsere Stadt umfasst. In ihm befanden sich 2 riesige Gestalten. Eine davon breitete die Arme weit aus, dem Gipfel entgegen, die andere neigte sich mit herabhängenden Armen. Die Profile ihrer Körper waren von goldenen Masern durchzogen. Seitdem glaube ich, dass die Berge von Riesen bewohnt sind, mehr noch, dass die Berge selbst versteinerte Riesen sind, die dort zu Stein wurden, als die alte Sonne verschwand. Nun warten sie auf ihre Wiederkehr, um vom Neuen die Welt zu bewohnen. Es wird das Ende des Kali-Yuga sein. Es gibt eine Religion der Berge. Wer sich den hohen Gipfeln nähert, fühlt, dass alles Kleinliche verschwindet und in den dunklen Tälern, in den Städten, wo der Tiermensch lebt, zurückbleibt. Oben befindet sich die Heimstatt der Götter, der Schnee der Arier. Auf der ganzen Welt wurden die Berge von den Helden, den Halbgöttern, verehrt. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist es der Monte Cuchama, der heilige Berg der Rothäute, die als ihr heiliges Symbol noch das Swastika bewahren. Als Professor Hermann Wirth noch lebte, wollte ihn eine Delegation von Rothaut-Indianern in Deutschland besuchen. Sie waren auf der Suche nach dem Mann, der in Europa dasselbe Hakenkreuz-Swastika auch verehrt. Aber er war schon nicht mehr da. Er war gerade aufgebrochen auf der Suche nach einem Berg. Woher kamen diese Symbole und jene hyperboreischen Überlieferungen, die die edlen Indianer der roten Rasse noch bewahren? Von einem verschwundenen Volk weißer Riesen, das auf dem Monte Cuchama vor ihnen gelebt hat. Das wird in dem Buch The History of Lower California, die Geschichte vom unteren Kalifornien, von F.J. Clavigero enthüllt. 1947 wurde in Sonora, Mexiko, etwa 90 Meilen südlich von Los Alamos, in der Höhle eines Berges in annähernd 7000 Fuß Höhe eine verlorene Stadt mit Mumien von 8 und 9 Fuß Größe entdeckt. In ihren Umhängen waren blaue Pyramiden eingestickt.